mich weg von diesem Stoppschild, fahrt mich gegen einen Baum. Die Geduld ist kein Verunglück, will uns auf die Vorfahrt klauen. Und ich seh den 40-Tonner meine Träume überfahren. Schrei den Mensch aus meiner Seele, weil wir beste Freunde waren. Sie bedauern, mir mitteilen zu müssen, dass deine Wünsche dahin geschieden sind. Sie bedauern es nicht ein kleines bisschen, dass niemals jemand sie hier wiederbringt. Unternehmen färbt dein Leben gerne rot, brüllt noch mitten in der Pampa, Alte, ansonst bist du tot. Und ich seh den 40-Tonner immer nur mit Heißluft fahren, und nur in eingefärbten Köpfen zieht er täglich seine Bahn. Sie bedauern, ihr mitteilen zu müssen, dass deine Wünsche dahin geschieden sind. Es wird ein kleines bisschen, dass niemand jemand hier wiederbringt. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Es ist so lieb, wenn ihr sagt, du kommst leicht. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt, bevor du auf eine Karte schreibst. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Es ist so nett, dass ihr Verständnis zeigt. Euer Verständnis tut.